die Strahlen hermine vom blauen Himmels gezählt. Die Lerche singt frohe Lieder ins Tal, das Bächlein ermuntert uns all. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. All überall der Hammer ertönt, die werkende Hand zu uns spricht. Deutsche Jugend, pack an, brich dir selber die Bahn für Frieden, Freiheit und Recht. Kein Zwang und kein Drill, der eigene Wille, stimme dein Leben fortan. Blicke frei in das Licht, das dir niemals gebricht, deutsche Jugend, steh deinem Mann. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf. Freie deutsche Jugend, bau auf, für eine bessere Zukunft.